Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mit einer iOS App, Blödsinn, mit einer Android App, nämlich A Plus Gallery oder Galerie Fotos und Videos. Die technischen Daten der App sind, wo haben wir sie denn? Hier haben wir sie 1,6 Megabyte groß und aktuelle Version ist 2.2.0.4. Erforderliche Android-Version ist 4.0 oder höher. Wie der Name der App schon sagt, es handelt sich um eine Galerie-App. Das ist ja immer so ein Ding. Jetzt wurde ja QuickPic, was bei vielen Leuten der Favorit war, übernommen von einer Firma, die wohl nicht so gut angesehen ist, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich hatte da noch keine schlechten Erfahrungen. Google Fotos, ja, kann man mögen, muss man aber nicht. Und auch mit der Synergen, sagt man Synergen? Ja, ich glaube schon. OS oder Synergen Mod Galerie-App. Die ist okay, aber damit bin ich selber nicht so ganz glücklich geworden. Ich habe, was ich mir gewünscht habe, eine Galerie-App für Android, die aussieht wie die iOS-App. Damit komme ich nämlich wunderbar klar und bin wirklich sehr zufrieden. Mein Wunsch wurde erhört. Ich bin nämlich auf die A Plus Galerie Fotos und Videos App gestoßen. Ihr ladet sie runter, ganz klar, aus dem Play Store und dann werden erstmal alle eure Fotos angezeigt. Genauso wie man es kennt von der iOS App, nämlich... Also ihr habt die Reiter Fotos, Sync und Alben, das ist ein bisschen anders. Sync ist in der iOS-App nicht drin. Aber unter Fotos werden erstmal von den Tagen angezeigt. Also 1. September, 31. August, 30. August, etc. etc. Oben links ist ein Pfeil, da könnt ihr zurückgehen. Dann seht ihr im Prinzip die Monatsansicht. Also was oder viele Tage zusammengefasst. Zum Beispiel 27. August bis 1. September. Geht ihr noch einen auf den Pfeil zurück, kommt ihr zu der Jahresansicht. Da seht ihr die Fotos und Videos, die ihr im Jahr 2015, 2014, 2013 und so weiter, je nachdem, wie viele Fotos ihr drauf habt, gemacht habt, werden dann angezeigt. Geht ihr auf ein Bild rauf? Könnt ihr das teilen, könnt es löschen, könnt euch Informationen anzeigen lassen, zum Beispiel Breite, Höhe, Größe der Datei und wo es gespeichert ist. Und ihr könnt es auch festlegen als Hintergrundbild etc. Ihr könnt es bearbeiten. Da wird dann aber zugegriffen zum Beispiel auf, was ihr halt installiert habt, Snapseed, Pixlr oder was auch immer. Und ihr könnt es Alben hinzufügen. Geht ihr auf Sync, könnt ihr einstellen, dass Fotos automatisch entweder mit dem Amazon Cloud Drive synchronisiert werden sollen, was gar nicht schlecht ist, wenn man Prime-Kunde ist, hat man da schließlich für Fotos unbegrenzten Speicher, oder mit Facebook automatisch synchronisiert werden soll. Kann man machen, muss man nicht. Unter Alben seht ihr verschiedene Alben, zum Beispiel irgendwie Instagram, legt ihr ein eigenes Album an, die Kamera, für Screenshots, für IM, für YouTube-Downloads, Movies, etc. pp. Und ihr könnt auch noch eigene Alben anlegen lassen. Die App funktioniert auf dem OnePlus One unter Oxygen OS, Android 5.0.2. Wunderbar, schnell, ich habe daran wirklich nichts auszusetzen. Es sieht aus wie die iOS-App und es macht mich glücklich, tatsächlich. Ich sage, also klare Download-Empfehlung natürlich. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye-bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.